Ich sitze in der Mitte meiner Zeit, weiß nicht mehr, wofür ich stehe. Ich sitze in der Mitte meiner Zeit und die Welt trägt Toupet. Ich bin gestrandet, wurde fortgespült vom Strom der Zeit. Bin nie gelandet, habe nie gefühlt jene Behaglichkeit. Ich bin verloren schon seit Jahren, Tag ein, Tag aus, und frage mich schon seit Jahren, wie hältst du das nur aus? Ich sehe Stunden überall, geistlos verkackt. Eure Großbaustelle macht Verfall, Gigazellentrakt. Ihr sauft im Strudel eurer Zeit, wisst nicht, wo ihr steht. Inmitten eurer Unbelehrbarkeit hilft kein Stoßgebet. Ihr seid verloren, schon seit Jahren, Tag ein, Tag aus. Und ich frage mich, schon seit Jahren, wie haltet ihr das aus? Hungerkinder, Niedriglohn, Massenschweigepflicht. Eure Freiheit ist ein Pappkarton, meine Freiheit ist das nicht. Ich liege hier in unserem Grab, in meinem Sarg. Unsere Freiheit ist ein Pappkarton.